Rücke zu Rücke geflügelten Winde. Zu Rücke geflügelten Winde, besänftigen euch, besänftigen euch. Zu Rücke geflügelten Winde, geflügelten Winde, besänftiget euch, besänftiget euch. Doch wehe dir gleich, so weh doch Witz und Trugelinde, so weh doch Witz und Trugelinde, so weh doch Witz und Trugelinde. Zu Rücke geflügelten Winde. Zu Rücke geflügelten Winde. Besänftiget euch, besänftiget euch, besänftiget euch. Zu Rücke, besänftiget euch. Zu Rücke, zu Rücke, zu Rücke. Zu Rücke, geflügelten Winde, zu Rücke, geflügelten Winde.